Das Paradethema ist 50 Jahre der eindimensionale Mensch, das philosophische Hauptwerk, wie man so sagt, von Herbert Marcuse, über das ich reden möchte, beziehungsweise will ich einiges erzählen zum Leben Herbert Marcuses, wie es zu diesem Buch gekommen ist, ein paar Schlüsselbegriffe gar nicht mal erklären, sondern etwas zu denen so erzählen, dass man Lust bekommt, vielleicht das ein oder andere von Marcuse selber auch nochmal zu lesen, auch den eindimensionalen Menschen. Also mir geht es weniger darum, hier jetzt so ein kompaktes Angebot zu geben, was da drin steht, definitorisch zu sagen, sondern eher eine Leseempfehlung auszusprechen. Einfach deshalb, weil ich glaube, dass es natürlich mit zu dem Thema von Marcuse gehört, dass man nicht quasi in Protokollsätzen festhalten kann, um was es geht, sondern ein Denken gefordert ist, was genau dem entgegengesetzt ist, wie ein Abschnitt im eindimensionalen Menschen heißt, nämlich kein eindimensionales Denken. Bevor ich aber dazu komme, zu Marcuse, lese ich zwei kleine Dinge vor, die mir über den Weg gelaufen sind. Ich glaube, die sind gar nicht so interessant und lustig, wie ich dachte, aber ich lese sie trotzdem vor. Das eine ist geschrieben worden zu Herbert Marcuses 80. Geburtstag 1978 und dann nochmal veröffentlicht worden in der Taz, die es damals ja auch schon gab, gerade eben, glaube ich, 1979 zum Tod Marcuses, also da weiß man es dann schon, 1898 ist er geboren, 1979 ist er gestorben. Und geschrieben hat das, was ich jetzt vorlese, ist ein Gedicht, sehr ungewöhnlich für diesen Autor, ist auch kein gutes Gedicht, sage ich gleich dazu. Ulrich Sonnemann, der ist vielleicht den wenigsten nicht sehr bekannt, der hat Ende der 60er Jahre auch ein philosophisch großes Werk geschrieben, die negative Anthropologie, darüber geht es aber heute nicht, obwohl er im Ganzen und Großen dem Denken auch Marcuses sehr nahe stand und ist bekannt geworden in der Bundesrepublik durch einige sehr kritische Interventionen in verschiedene politische Skandale und Nicht-Skandale, die teilweise durch sein Wirken auch erst Anfang der 60er zu Skandalen wurden. Da schreibt also Ulrich Sonnemann, es liegt eigentlich nahe, so wie er anfängt, aber egal. Ich träumte, Beate Use saß heulend bei Herbert Marcuse. Mit dem Lustprinzip Hort beider Reiche meinten sie doch nicht das Gleiche. Wohl gebühre dem Sex jede Stellung, sprach Marcuse zu Uses Erhellung. Doch Profits siebenstellige Rate wiegele wieder Beate. Meister, siehst du nicht, schalt sie bekümmert, wie die Lust auch den Mehrwert umschimmert. Ja, wie Eis, rief er leis, soll es tauen, muss man ihn streuen, nicht staunen. Dass man sie teile, nicht sammele, sei doch, was alle Lust stammele. Vorher machten Betrieb und Bedrängnisse auch aus Sexläden bloß Triebgefängnisse. Warum negativ, klagte sie, denken. Lust sei Lust, flamme auf, sich zu schenken. Oder blackt sie bloß selbst ohne Bluse? Ja, sagt Herbert Marcuse. Nicht in Ausbeuter, Gängler, Umhegung, glückte Freiheit, solange deren Regung Mitmacher Stumpfsinn blockiere, blüh auch der Venus nicht ihre. Für die Welt als Gestank und Versteigerung tauge einzig die große Verweigerung. Lauterste unter den Lüsten, was die große Verweigerer wüssten. Hier spitzte die Use die Ohren. Geschwind hat ihr Gram sich verloren. Doch erschloss ihr den Weg keine Muse zur Rede des Herbert Marcuse. Einer wahren Welt galt sie, die Trutzige, doch was half's? Schnell gespült in die Schmutzige, wo Beschwingte in Ölschlick versanden, kam das Haar im Wort Waren abhanden. Wie das zuging? Mit Dank schied und heiter von Marcuse Beuse und weiter. Auch ein großes Verweigerungsbettset wird von der Kundschaft geschätzt. Zentralbegriff haben wir schon, große Weigerung, darüber geht es am Ende. Das ist einer der Schlüsselbegriffe, auch im Beschluss des eindimensionalen Menschen. Das Zweite, was ich vorlese, ist aus der Vorrede einer Aufsatzsammlung von Oskar Negt, der einigen vielleicht bekannt ist durch verschiedene soziologische Untersuchungen, die ab und zu auch mal mit seinem Freund und Kollegen Alexander Kluge zum Besten gegeben werden in dessen Fernsehsendung. Oder auch war er Berater von Gerhard Schröder, warum auch immer, jedenfalls als er noch einigermaßen klug das verfolgt hat, was kritische Theorie genannt wurde, schrieb er Anfang der 70er Jahre, sehr aktuell, könnt ihr auch mal wieder lesen. Die große Lüge der Gegenwart lautet Freiheit oder Sozialismus. Sie geht von der Unterstellung aus, die Menschheitsentwicklung habe in der auf kapitalistischer Grundlage aufgebauten politischen Gesamtordnung ihr geschichtliches Ende und ihr gelobtes Land gefunden, während doch in Wahrheit immer mehr Völker, Klassen, Schichten, Einzelne die alltägliche Aushöhlung und Zerstörung ihrer Lebensperspektiven nicht mehr länger als Schicksal hinzunehmen bereit sind. Der Sozialismus ist ihre große Hoffnung und sie wissen, dass nur er mit Freiheit, menschlicher Würde und Demokratie auf Dauer vereinbar ist. Es wird nicht gelingen, den blutigen Irrweg des Stalinismus bis ins nächste Jahrhundert zu verlängern und so ein Schreckbild am Leben zu erhalten, um die Ängste organisieren und die Menschen dorthin zurücktreiben zu können, wo man sie als ausbeutungsfähige und beherrschbare Arbeitskräfte braucht. Freiheit beginnt, wie Marcuse sagt, mit der Befreiung. Und schon lange und solange es Befreiungskämpfe gibt, ziehen die Menschen ihren Mut und ihre Opferbereitschaft aus der Hoffnung, dass es eines Tages sozialistische Demokratie geben wird, dass die Spaltung der Gesellschaft in Herren und Knechte verschwinden wird, dass die assoziierten Produzenten gemeinsam arbeiten und ihre gesellschaftlichen Reichtümer gerecht verteilen werden, dass sie schließlich ihre Fantasie unbehelligt auf jene Dinge richten können, die für ihr Leben wichtig sind, auf die Gestaltung ihrer Lebensbedingungen, die Entfaltung ihrer Fähigkeiten, auf den pfleglichen Umgang mit Menschen, Tieren und Dingen. Das ist eigentlich auch in Kurzfassung das, was zu dem Zeitpunkt Marcuse, sofern man es definieren kann, noch als Utopie vorschwebte. Herbert Marcuse ist kritischer Theoretiker und ich möchte ein bisschen erzählen, was das überhaupt heißt, kritischer Theoretiker zu sein, beziehungsweise was in Marcuses Begriffen kritische Theorie ist und baue das ein, umrahme das durch einige biografische Notizen. Ich habe schon gesagt, 1898 ist er geboren in Berlin, 1879 in Starnberg gestorben, hat aber dann einen Großteil und wichtigen Teil seines Lebens in Amerika, den Vereinigten Staaten von Amerika, verbracht, wo auch 1964 sein eindimensionaler Mensch erschien, The One Dimensional Man, und der dann 1967 von Alfred Schmidt, der die meisten Schriften von Marcuse übersetzte, auf Deutsch übertragen wurde und bei Luchterhand erschien. Alfred Schmidt, auch das nur zur Notiz, war damals schon kein Unbekannter, ist vor einigen Jahren auch erst gestorben, 2012 in Frankfurt, also gehört auch im weitesten Sinne mit zur kritischen Theorie und hatte 1962 seine Promotionsschrift veröffentlicht, Der Begriff der Natur in der Lehre von Karl Marx. Klingt so ein bisschen akademisch, war aber damals ein sehr wichtiges Buch für die ganze Frage, wie Geschichte so funktioniert, ob sie automatisch funktioniert, ob es eine Naturgeschichte gibt, ob Geschichte immer von Menschen gemacht wird und was überhaupt Natur ist. Das nur am Rande. Marcuse. Erste wichtige Station, außer dass er beim Ersten Weltkrieg mit dabei war als Soldat, aber ohne weitere Kampfhandlung. 1919 ist er Mitglied eines Soldatenrates für kurze Zeit in Berlin-Reinickendorf. Er ist vorher auch schon Mitglied der SPD gewesen, tritt aber dann aus und tritt auch aus diesem Soldatenrat schnell wieder aus, als er merkt, dass die ehemaligen Offiziere dann wieder Offiziersgebaren zeigen und eigentlich alte Machtstrukturen reproduziert werden. Beginnt ein Studium der Literaturwissenschaft und Philosophie in Berlin und dann in Freiburg, wieder zurück in Berlin, arbeitet als Buchhändler, ist wieder in Freiburg, promoviert 1922 dazwischen mit einer sehr umfangreichen Arbeit, die auch in den gesammelten Schriften aufgenommen ist, der deutsche Künstlerroman, klingt auch erstmal ein bisschen abwegig zu dem, was Marcuse sonst macht. Später gleichwohl findet man da auch schon einige Motive, die dann wieder auftauchen, insbesondere was die Stellung des Künstlers, der Künstlerin angeht, respektive welche Bedeutung die künstlerische Produktion hat für Veränderung, mögliche Veränderung und notwendige Veränderung der Welt. Nur noch so ein paar Lebensdaten anbei, die ich mit erwähne, dass 1924 die Heirat mit seiner ersten Frau Sophie Wertheim ist und 1928 dann der Sohn Peter geboren wird. Ich weiß nicht, kann sein, dass man den auch kennt, jetzt so gerade auch vor dem Hintergrund Hamburger Auseinandersetzung um Gentrifizierung. Peter Marcuse ist einer der wichtigsten Stadttheoretiker und Stadtentwicklungskritiker in den Vereinigten Staaten. Öfter mal sind auch auf Deutsch Interviews mit ihm zu haben. Ich glaube, längere Texte sind auf Deutsch von ihm noch nicht so zugänglich gemacht worden. Marcuse studiert also in Freiburg, da wird es so ein bisschen heikel in der Interpretation, weil er unter anderem nicht nur bei Edmund Husserl, sondern auch Martin Heidegger studiert, wo es unterschiedliche Auffassungen darüber gibt, welche Bedeutung Heidegger für die Philosophie Marcuses hat. Jetzt, was man eigentlich immer schon längst wusste, weil man ganz klar hat, dass Heidegger ein Faschist war und Heidegger sich da auch unumwunden zu bekannt hat, ist jetzt ja nochmal jüngst klar geworden durch die Veröffentlichung der sogenannten schwarzen Hefte von Heidegger, dass er also, oh Wunder, überdies auch noch Antisemit war, was man hat auch schon ahnen können, wenn er etwa die Widmung an Edmund Husserl entfernen lässt in seiner Zeit. Wie dem auch sei, gibt es da also eine große Debatte, welchen Einfluss jetzt das Denken Heideggers auf das Denken Marcuses hat. Ein Grund, der da genannt wird, dass es einen Einfluss gegeben hat, ist Marcuses Versuch, bei Heidegger sich zu habilitieren, was aber dann 1932 aufgrund der politischen Ereignisse von Marcuse auch schon zurückgezogen wird mit einer Schrift, die zwar einen Titel hat, wo man erstmal so unbeleckt ein bisschen an Heidegger denken möchte, die wird auch dann veröffentlicht als Buch, nämlich Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit. Ja, also das klingt so ein bisschen nach Heidegger. Geschichtlichkeit ist auch ein Begriff, den Heidegger tatsächlich benutzt. Aber wenn man genau guckt, merkt man, das hat mit Heidegger so gar nichts zu tun. Nämlich nicht nur sieht man es daran, dass Heidegger in dem ganzen Buch so gar nicht auftaucht, sondern alleine schon der Bezug auf Hegel ist der heideggerschen Philosophie recht fern. Das aber nur am Rande, auch hier schon mal wichtig. Es geht also Marcuse als Philosoph um die Frage der Geschichte, um die Frage, wie Entwicklungsprozesse so erklärt werden können, dass sie in irgendeiner Weise auch kritisierbar sind. Im selben Jahr, 1932, lernt Marcuse Max Horkheimer kennen, der damals schon Institutsdirektor des Instituts für Sozialforschung ist in Frankfurt am Main. Marcuse wird Mitarbeiter des Instituts in der Zweigstelle Genf. Dann dazu muss man ja auch wissen, dass dieses Institut für Sozialforschung, was ungefähr Mitte der 20er Jahre gegründet wurde, es war mehr oder weniger eine der ersten Amtshandlungen der Nazis, dieses Institut 1933 zu schließen. Und es gibt dann so eine kleine Odyssee des Instituts eben über Genf nach New York. 1934 emigriert auch Marcuse nach New York und ist da dann Mitarbeiter, wie das dann mittlerweile heißt, am Institute for Social Research. Man versucht also in die amerikanische Wissenschaftsgemeinschaft reinzukommen, was nicht so leicht ist, wie man sich leicht vorstellen kann. Damals ist es ja noch nicht so gang und gäbe, dass man zum Beispiel Englisch auch im Schulunterricht hat und alle, die dann so in der Zeit rübergegangen sind, mussten sich Englisch zum Beispiel erstmal aneignen und haben sich da auch entsprechend verweigert, gleichwohl. Man hört es ja ein bisschen in den alten Hollywood-Filmen tatsächlich noch bei den aus Deutschland kommenden Schauspielerinnen und Schauspielern, mit was für einem Akzent die Englisch sprechen, das war mitunter auch beliebt. In Filmaufnahmen und Audioaufnahmen von Marcuse hört man übrigens auch noch aus den 60er und 70er Jahren, dass er einen sehr starken Akzent hat, was so insgesamt immer den Ruf einbrachte, weil das bei anderen auch so war, Leo Löwenthal, dass es so ein kritische Theorie-Englisch ist. Ne? Also jetzt folgen erste wichtige theoretische Arbeiten, die auch für den Kontext kritische Theorie von entscheidender Bedeutung sind. Dazu gehört Mitarbeit bei den Studien für Autorität und Familie. Die Studien für Autorität und Familie sind die erste große Gemeinschaftsarbeit, die vom Institut für Sozialforschung 1936 veröffentlicht wurden, wo es insgesamt um eine historische Darstellung der Entwicklung der bürgerlichen Familie ging und im Speziellen um den Zerfall der Familie zur Kleinfamilie in Hinblick auf ökonomische Entwicklung. Also das heißt, es wird auch schon so ein bisschen versucht, sozialpsychologische Effekte auf die dann ja Familienstruktur zu beleuchten, vor allen Dingen was die Stellung, die geschwächte Stellung väterlicher Autorität angeht und dergleichen. Marcuse, was auch nicht unwichtig ist zu sehen, mit welcher historischen Weiträumigkeit er hier vorgeht. Marcuse hat hier einen philosophischen Text, der sich beschäftigt mit unter anderem Luther und Calvin und dergleichen, also sehr von den Wurzeln sozusagen des modernen Denkens aus versucht zu rekonstruieren, wie es zu, ja, das ist ja das zweite Stichwort in diesem Titel auch schon, wie es auch zu dem kommen kann, was dann später der autoritäre Charakter genannt wird. Also Autorität und Familie, Marcuse ist dabei. Die eigentlich einzige große, im engeren Sinne philosophische Arbeit, die Marcuse schreibt, also jetzt so explizit philosophische Arbeit, kommt 1941 auf den US-amerikanischen Markt, also ab jetzt veröffentlicht er auf Englisch. Reason and Revolution, Hegel and the Rise of Social Theory. Auf Deutsch ist das Vernunft und Revolution, Hegel und die Entstehung der Gesellschaftstheorie. Und es ist also ein Buch, was sich tatsächlich nicht nur mit Hegel beschäftigt, sondern damit beschäftigt, wie sich sowohl herausbilden konnte im 19. Jahrhundert der sogenannte oder über den sogenannten Rechtshegelianismus eine konservative Sicht auf Gesellschaft, als auch dann natürlich die Genese der Marx'schen Theorie als Kritik der politischen Ökonomie und damit auch eine Wendung der Hegel'schen Theorie als, ja, wie soll man sagen, emanzipatorische Theorie der bürgerlichen Gesellschaft. Jetzt kommt auch ein Kapitel, was von manchen schon in den 60er Jahren etwas, Marcuse etwas in Misskredit gebracht hat. Gleichwohl ist es eine sehr interessante und auch wichtige Arbeit gewesen, nämlich Marcuse ist angestellt in den USA bei einem Vorläufer des CIA, nämlich dem Bureau of Intelligence of The Office of War Information und später ist das Office of Strategic Services in Washington. Er ist da angestellt zur Beobachtung der, weil er aus Deutschland kommt und weiß, wie die deutsche Seele und vor allen Dingen, wenn sie dann loslegt als Praxis, wie die funktioniert. Er ist angestellt zur Beobachtung der deutschen Gesellschaft und natürlich mit der Frage, A, wie kann man den Nationalsozialismus bekämpfen? Also langsam dämmert das, dass es nicht einfach nur, was ja heute die Lüge ist, die nach wie vor verbreitet wird, irgendwie so ein Psychopath ist, der mit seiner Gefolgschaft das arme deutsche Volk knechtet, sondern das ist offensichtlich eine große, auch in der Struktur dieser Gesellschaft verfasste Unterstützung dessen gibt, was als nationalsozialistische Politik dann auch schon längst im Zweiten Weltkrieg sich äußert. Und ein zweiter Punkt ist wichtig auch für diese Untersuchung, die Marcuse da anzustellen hat. Was passiert mit Deutschland? Also wie geht man mit der Bevölkerung um, wenn es dann endlich gelingen sollte, was ja dann auch Gott sei Dank ein paar Jahre später gelang, den Nationalsozialismus zu besiegen und zumindest die Herrschaftsstrukturen abzuschaffen, nicht? Also was macht man mit einer Gesellschaft, die so verfasst ist, wie sie nun mal damals agierte. Und ein weiterer Schwerpunkt ist dabei auch, oder das liegt einfach auf der Hand, dass Marcuse auch beleuchtet, wie sozusagen die Entwicklung der Intelligenz respektive auch die geistig-philosophische Entwicklung im Deutschen Reich sich vollzieht. Also was ob es zum Beispiel Theorien gibt, die in irgendeiner Weise das unterstützen, was man so eine nationalsozialistische Gesinnung nennen könnte oder nicht. Ja, also nochmal Stichwort Heidegger vielleicht, da setzt sich ja bis heute so die Legende durch, innere Emigration, und eigentlich wollte davon nichts, und ja, der war Nazi oder Faschist, wird dann auch immer eine Differenzierung gemacht, aber seine Philosophie ist davon ganz frei und so weiter. Und in diesen Schriften von Marcuse, da kann man eigentlich schon sehen, nee, also zumindest so einfach kommt man da nicht bei weg. Und er beschäftigt sich also auch schon da in den 40er Jahren mit solchen Fragestellungen. Ich kann eine Sache gleich mal vorlesen, weil die für den Gesamtzusammenhang jetzt auch wichtig wird. Da gibt es einen Text, also der schreibt dann so Memoranden, und die sind dann natürlich nicht zur Veröffentlichung gedacht gewesen, sind aber dann viele Jahre später veröffentlicht worden, jetzt hier erst Ende der 90er Jahre, in den 90er Jahren veröffentlicht worden. Schreibt er einen Text über, wie er das nennt, die neue deutsche Mentalität. Und nennt verschiedene Punkte, was also diese neue deutsche Mentalität kennzeichnet. Der Punkt 3 von insgesamt 6 Punkten. Ich nenne nur mal kurz die Überschriften der anderen Punkte, damit man ungefähr weiß, wo der Hase längs läuft. Uneingeschränkte Politisierung. Da kann ich was zu sagen, weil es eine ganz zentrale These ist, muss ich doch. Nämlich, auch eine wichtige Annahme über den Nationalsozialismus ist ja, es war ein starker Staat, ja. Also was tatsächlich auch innerhalb der Forscher vom Institut für Sozialforschung ein bisschen unterschiedlich beurteilt wird. Also es liegt auch nahe, wenn man jetzt so von Horkheimer zum Beispiel einen Aufsatz nimmt, der autoritäre Staat und so weiter. Und Marcuse hat eigentlich in diesem Memorandum genau die Gegenposition und sagt wörtlich in einem Text dann auch, der Nationalsozialismus war alles andere außer ein totalitärer Staat. Und das meint er hier mit der uneingeschränkten Politisierung, nämlich dass genau das, was der Staat ist, und ein totalitärer Staat wäre einer, der abgetrennt ist von der Bevölkerung und eben mehr oder weniger terroristisch herrscht, dass das aufgeweicht ist und die staatliche Struktur sozusagen in das Alltagsgeschehen der Handlung eingelassen ist. Ja, also was beste Beispiel wäre das gesamte Gauleitersystem oder eben überhaupt die Tatsache, dass man auf einmal seinen Nachbar verrät, weil er Jude oder sonst irgendwas ist. Und da redet Marcuse eben von der uneingeschränkten Politisierung, dass eben das Alltagsleben unter den Direktiven nationalsozialistischer Politik vollständig aufgesogen wird von dem, was eben der Nationalsozialismus an Ideologie trägt. Das zweite ist uneingeschränkte Desillusionierung. Das dritte lese ich gleich vor, zynische Sachlichkeit. Viertens Neuheidentum. Fünftens Verschiebung tradierter Tabus. Und dann einen sechstens katastrophischen Fatalismus. Die zynische Sachlichkeit. Als der Nationalsozialismus die deutsche Gesellschaft durchorganisierte, um sie auf den totalen Eroberungskrieg vorzubereiten, hat er die dergestalt mobilisierte Bevölkerung mit einer Rationalität durchtränkt, die alles an den Kriterien von Effizienz, Erfolg und Nützlichkeit misst. Der deutsche Träumer und Idealist ist zum brutalsten Pragmatiker geworden, den die Welt je gesehen hat. Er betrachtet auch das totalitäre Regime einzig unter dem Gesichtspunkt des eigenen direkten materiellen Vorteils. Er hat seine Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen an die vom Nationalsozialismus zu einer machtvollen Eroberungswaffe geschmiedete technologische Rationalität angepasst. Er denkt in quantitativen Verhältnissen, in den Kategorien von Geschwindigkeit, Geschicklichkeit, Energie, Organisation, Masse. Der Terror, der ihn unablässig bedroht, befördert diese Mentalität. Er hat gelernt, misstrauisch und gewitzt zu sein, jeden Schritt sofort und blitzschnell abzuwägen, seine Gedanken und Ziele zu verbergen, seine Handlung und Reaktion zu automatisieren und dem Rhythmus der alles durchdringenden Reglementierung anzupassen. Diese Sachlichkeit bildet das eigentliche Zentrum der nationalsozialistischen Mentalität und das psychologische Ferment des Nazisystems. Es ist sehr bemerkenswert, dass hier dieser Begriff der technologischen Rationalität auftaucht. Und das ist mehr oder weniger der Schlüsselbegriff, nicht nur im eindimensionalen Menschen, was ja ein Buch ist, was wesentlich handelt von der hochentwickelten demokratischen, konsumistischen, massenkonsumistischen amerikanischen Gesellschaft, sondern auch überhaupt Schlüsselbegriff ist der Gesellschaftstheorie Marcuses und auch im selben Jahr in einem Aufsatz verwendet wird, auf den ich auch später noch zu sprechen komme. Also vielleicht hat man ohnehin auch die ein oder andere Formulierung so verstanden, dass man das leicht auf heute auch übertragen könnte, also so eine eben Gewitztheit und so weiter abwägen. Gleichwohl ja eben auch diese Formeln wie Effizienz, Erfolg und Nützlichkeit, das sind, andere Theoretiker haben das denn beschrieben mit dem Begriff des Fordismus, was ohnehin die Entwicklung des Kapitalismus im 20. Jahrhundert charakterisiert, ja, in all seinen Ausformungen. Vor allen Dingen eben auch an der Stelle, wo es zu einer Verschiebung kommt, dass das, was Kapitalismus kennzeichnet, immer weniger sich über die unmittelbaren Produktionsverhältnisse darstellt, sondern der Ideologie nach über die Konsumverhältnisse, über die Reproduktionsverhältnisse. Ja, also Kapitalismus ist, wenn es ein großes Warenangebot gibt und unter welchen Bedingungen das hergestellt ist, das rückt zunehmend in den Hintergrund. Nach dem Krieg bleibt Marcuse in den Vereinigten Staaten. Ab den 50er Jahren verschiedene Lehraufträge und so weiter an verschiedenen US-amerikanischen Universitäten. Es stirbt seine Frau Sophie. Er heiratet dann 1954 Inge Neumann, die Witwe von Franz Neumann, auch jemand, der im Kontext des Instituts für Sozialforschung sehr wichtig ist, ist eng befreundet mit Marcuse. Behemoth ist das große Werk über den Nationalsozialismus, was über lange Jahrzehnte, muss man sagen, einzigartig war in der detailgenauen Analyse der Struktur des NS. Marcuse macht, also er ist Philosoph, ja, und Literaturwissenschaftler, und er hat dann Anfang der 50er Jahre Vorlesung an der Washington School of Psychiatry und rückt so langsam in ein Gebiet rein, was für ihn immer wichtiger wird, nämlich in die Fragen der Sozialpsychologie oder überhaupt Psychologie, auch Psychoanalyse, und veröffentlicht dann, nachdem er dann auch schon bereits Professor für Politikwissenschaft ist an der Brandeis University, veröffentlicht 1955 ein Buch, das heißt Eros and Civilization, wird auch zunächst auf Deutsch veröffentlicht mit dem Titel Eros und Zivilisation und dann später bekannt unter dem neuen deutschen Titel Triebstrukturen Gesellschaft. Interessant ist der Untertitel, nämlich ein philosophischer Beitrag zu Sigmund Freud. Und was man dazu wissen muss, ist jetzt gar nicht mal so Klatsch und Tratsch aus dem Institut für Sozialforschung, sondern eine sehr wichtige theoretische Entwicklung, die da stattfindet. Noch ein Name, der eine große Rolle gespielt hat, schon in den 30er Jahren, Erich Fromm, kennen viele wahrscheinlich durch die beiden bekanntesten Bücher, dann, die er geschrieben hat in den 50er Jahren, Die Kunst des Liebens, und in den kurz vor seinem Tod, in den 70er Jahren, kommt das Buch Haben oder Sein. Und Fromm war das Institut, wie man so dann ein bisschen akademisch neudeutsch sagte, war so arbeitsteilig, interdisziplinär angelegt. Fromm war zuständig für den Bereich Psychoanalyse und Sozialpsychologie. Und die These von Fromm war recht schnell zu sagen, das, was Sigmund Freud entwickelt hat als Theorie des Unbewussten, als Psychoanalyse, das muss gesellschaftstheoretisch erweitert werden. Und jetzt kommt Marcuse und sagt eben nicht ein gesellschaftstheoretischer Beitrag zu Sigmund Freud, sondern ein philosophischer Beitrag. Und genau in diesem scheinbar so nebensächlichen Untertitel deutet sich eine große Kontroverse an, die sich dann insgesamt durchzieht, nämlich es sei völlig falsch, Freud ist eine Verfälschung von Freud, ist eine revisionistische Lesart von Freud, wenn man glaubt, dass der zwar eine Individualpsychologie entwickelt hat, aber nicht berücksichtigt hätte, dass man selbstverständlich da auch gesellschaftliche Implikationen berücksichtigen muss. Deshalb der Versuch von Marcuse zu sagen, ich nehme Freud, wie er da ist, und das Einzige, was wir machen können, ist, wir können ihn sozusagen philosophische Studie, ist ja auch nicht philosophische Erweiterung, wir lesen den durch eine philosophische Brille und übertragen das, was Freud geliefert hat, mal auf die Philosophie, und dann kommt natürlich wieder Hegel ins Spiel und eine ganz große Stellung nimmt in diesem Buch Triebstrukturen Gesellschaft Friedrich Schiller ein, mit dem ästhetischen Spieltrieb und so weiter. Und das scheint so der große Bruch zu sein mit Erich Fromm dann Anfang der 40er Jahre. Gibt es auch noch unterschiedliche Gründe, warum der da aus dem Institut dann weggegangen ist. Mitunter auch finanzielle Gründe werden genannt. Also, aber wenn man sich das genau anguckt, das auch nur mal so nebenbei gesagt, dann so groß sind die Unterschiede nicht. Das ist nämlich dann wiederum das Merkwürdige, dass eigentlich Marcuse zu denselben Ergebnissen kommt wie auch Fromm in der Zeit in seinen Buchbüchern. Das erste war Die Furcht vor der Freiheit Anfang der 1940er Jahre. Und dann folgen die weiteren Bücher. Also vielleicht nimmt man dieses Kunst des Liebens ja so ein bisschen raus, weil das ja so sehr, wie soll man sagen, sowas für junge Leute ist, die da nicht so orientiert sind. Aber trotzdem ist dieses Buch Triebstrukturen Gesellschaft schon mal wieder ein weiterer Meilenstein, sehr entscheidend, auch für den eindimensionalen Menschen. Diese Kernthese, zu der ich gleich auch noch mal was sage, von der technologischen Rationalität, wird erweitert, also kriegt zwei dann mit Freud zu tun habende oder von Freud auch geprägte Begriffe beigestellt. Nämlich beschäftigt sich Marcuse da mit dem Verhältnis von Lustprinzip und Leistungsprinzip. Ja? Und die große These, die jetzt vielleicht heute auch nicht mehr so aufregend klingt, weil das eigentlich so auch in unser Alltagshandeln schon implementiert ist, ist also zum einen, es wird zu viel unterdrückt. Eigentlich sind soziale und auch technische Möglichkeiten da, um viel mehr Lustprinzip sozusagen geltend zu machen und das Realitätsprinzip zurückzunehmen. Was aber stattdessen passiert, ist, dass genau das Gegenteil der Fall ist, nämlich das Realitätsprinzip wird erweitert in ein Leistungsprinzip, was nur aufrechterhalten werden kann, indem in diese Vorstellung von Leistung, die auch erstmal eben rational erscheint, also an vernünftigen Zielen ausgerichtet und in ihrer Struktur auch vernünftig organisiert erscheint, in dieses Leistungsprinzip entscheidende Elemente des Lustprinzips aufgenommen werden. Ja, also das heißt, es ist nicht mehr so, dass man sagt, hier Arbeit ist im Prinzip ziemlich blöde und Plackerei und ich bin froh, wenn es vorbei ist und es ist Feierabend und dann kann ich mich in welcher Form auch immer mit meinen Lüsten und Begehren so zuwenden, sondern dass man sagt, nee, also irgendwie verschwimmt das die Grenze von Arbeit und Freizeit und eigentlich ist auch schon ein Großteil der Lust, die ich so habe, nicht einfach nur Sublimierung, sondern ist tatsächlich so, dass ich mich in diesen Arbeitsverhältnissen auch schon verwirkliche, ne? Also wie es ja heute, wie gesagt, gang und gäbe Ideologie ist und glaube ich auch, selbst wenn man sagt, ich bin da nicht dabei, trotzdem hängt man mit einem Bein mindestens da drin, Selbstverwirklichung durch das, was man dann eigentlich nur macht, um irgendwie ein bisschen Geld zum Leben zu bekommen. Und Marcuse untersucht also das. Man muss ja immer vor Augen haben, wir reden hier über die 50er Jahre, über die amerikanische Gesellschaft. Wenn man sich entsprechende Bilder dazu vorstellt, dann hat man natürlich wesentlich biedere Verhältnisse vor Augen, als wir das so heute in der Reklamewelt oder überhaupt in unserer Bilderwelt geboten bekommen. Ja, also das macht vielleicht nochmal die Brisanz deutlich, mit der Marcuse jetzt auch bekannt wird mit solchen Schriften, wenn er einfach mal so einer Gesellschaft, die gerade jetzt in den 50er Jahren anfängt, so diese verknöcherten Verhältnisse noch der 40er, ich rede über die amerikanische Gesellschaft, aufzubrechen. Und was haben wir alles in den 50ern? Der Ford Thunderbird ist auf dem Markt, die Farben werden alle ein bisschen pastellig, der Nierentisch kommt, die Hausfrau ist emanzipiert, dadurch, dass in Deutschland ist es ja dann Bauknecht weiß, was Frauen wünschen, und Vorsprung durch Technik kommt auch, also dass sozusagen eben auch eine Rationalisierung der Hausarbeit stattfindet. Gleichzeitig McDonald's, Burger King, Vergnügungsparks, Walt Disney, das sind alles die 50er Jahre. Playboy hat seine ersten Ausgaben, der Kinsey Report, also das ist alles die 50er Jahre. Und dann kommt Marcuse und sagt, schon damals, das ist nicht eine neue Form der Befreiung, sondern es ist die Verlängerung der Unfreiheit, die wir perfiderweise aber eben für die Freiheit nehmen. Und das ist der entscheidende Punkt, der dann auch in Triebstruktur und Gesellschaft einen Begriff schon auf den Plan ruft, der eben so prominent dann auch ist in der eindimensionale Mensch, nämlich große Weigerung. Ja? Great Refusal. Es steht im Text große Weigerung, in der Regel sagt man dann immer große Verweigerung. Das ist interessanterweise ein Begriff, der kommt gar nicht von Marcuse, den zitiert er von einem anderen Philosophen, der nicht so bekannt geworden ist, zumindest im deutschsprachigen Raum nicht, Alfred North Whitehead, der auch ein bisschen andere Sachen gemacht hat. Und das ist aber eben schon mal, glaube ich, nicht unwichtig zu sehen, dass sozusagen so ein Begriff, der in den 60er Jahren dann hochpolitisch aufgeladen ist, aufgrund der Protestbewegung natürlich, in den 50er Jahren eingestreut wird, eigentlich, ja, wo man sagen kann, wen meint er denn damit überhaupt? Ja, also an was für Subjekte dockt das jetzt an, wenn man da so über so einen großen Bogen von Lustprinzip, Leistungsprinzip und dann so bei Schiller landet und der ästhetischen Dimension und dann sagt hier große Weigerung. Ja, da wird es dann erst später konkret, und deswegen lohnt sich das auch durchaus, wenn man Lust hat, den eindimensionalen Menschen sich anzusehen, das eine oder andere aus Triebstrukturen Gesellschaft mit dazu zu nehmen. Nur der Vollständigkeit halber, Marcuse ist einer der wenigen, wie soll man sagen, linken Denker, die sich dezidiert auseinandersetzen mit der Sowjetunion und dem Stalinismus. In einem Buch, was 1957 erscheint, nämlich unter dem etwas merkwürdig klingenden Titel Soviet Marxism, A Critical Analysis, beziehungsweise auf Deutsch dann die Gesellschaftslehre des sowjetischen Marxismus. Da geht es auch bemerkenswerterweise nicht so sehr darum zu sagen, wie schlimm die Gesellschaft ist. Dafür braucht man nicht so viel Theorie, um das festzustellen, dass das mit Sozialismus und Befreiung nicht so viel zu tun hat, sondern eigentlich den Versuch zu unternehmen, der jetzt hier in den letzten Jahren von zum Beispiel Binya Damschak erst wieder reaktualisiert wurde, nämlich zu fragen, wie kann das sein, dass so eine Entwicklung, bei der man ja davon ausgeht, dass es nach welchen Maßgaben auch immer Entwicklungen sein sollen zu einer befreiten Gesellschaft, so sehr ins Gegenteil verkehrt. Das heißt, er beschäftigt sich, insofern ist da die Rede von Sowjetmarxismus, mit der Theorie, die zu dieser gesellschaftlichen Praxis gehört, und natürlich dann auch mit den gesellschaftlichen Auswirkungen, aber eben im Hinblick auf die Theorie. So, dann kommt 64, der eindimensionale Mensch. Und das wird recht schnell ein Bestseller, der soweit bekannt wird, natürlich im Kontext der Protestbewegung, die auch ihren Hintergrund haben, nämlich was die USA angeht, ist es der Vietnamkrieg. Also das heißt, man muss es jetzt nicht nur vor dem Hintergrund der Protestbewegung sehen, sondern selbstredend auch vor dem Hintergrund der weltpolitischen Ereignisse. Was haben wir noch? Gehört ja alles mit dazu, wenn man sich die 60er und dann auch 70er Jahre ansieht. Also es ist 64, ist ja jetzt passend zu Fußballweltmeisterschaft, auch in Brasilien beginnt die Militärdiktatur, in den anderen südamerikanischen Staaten geht es hinterher. Es ist ein bisschen wirr in der Rezeption, was in China zum Beispiel los ist. Also die Kulturrevolution ist zwar Anfang der 60er Jahre noch nicht da, aber das zeichnet sich langsam ab, dass da Dinge passieren, die man irgendwie erstmal auch so als europäischer oder amerikanischer Linker gut finden kann. Es gibt sogar zwischenzeitlich den Begriff des Mamaismus, nämlich eine Mischung aus Marcuse und Mao Zedong, was von manchen so verteidigt wird, weil Marcuse in einer Schrift auch dieses Wort Kulturrevolution aufgreift, hat es damit seine Ursachen. Aber das alles nur am Rande. Also wir sind in den 60er Jahren und Marcuse kann nach wie vor nicht sehen, dass diese sogenannte Affluent Society, die Überflussgesellschaft, eine Gesellschaft ist, die, auch wenn sie es allenthalben verspricht, längerfristig der Menschheit und sei es auch nur der Bevölkerung in den USA Glück und Wohlstand bietet. Und er schreibt also sein Buch Der eindimensionale Mensch. Mit einigem Erfolg. Das bringt zahlreiche Vorträge mit sich. Er ist beim Frankfurter Vietnam-Kongress dabei. Später kommt er der Berühmte in Berlin, ein Jahr später. Angela Davis studiert bei Marcuse in Kalifornien. Er ist mittlerweile in Kalifornien, in San Diego. Ronald Reagan ist Gouverneur von Kalifornien, ist dabei mit Schießbefehl den die protestierenden Studenten von der Straße zu kriegen. Und Marcuse, obwohl eigentlich schon längst nicht mehr verpflichtet zu lehren, bleibt an der Universität und heute würde man so sagen Shitstorm, ne? Also oder so. Also der bekommt, das ist alles schön dokumentiert, der bekommt also Tausende von Briefen, wo Leute ihn sonst was an Hals wünschen, von Tod und Pest und weiß nicht was und ihn beschuldigen, also der Anführer zu sein des Untergangs der amerikanischen Gesellschaft. Also viel Fein, viel Ehr und Marcuse ist dann in den 60er Jahren immer mal wieder in Paris. Auch 68 ist er in Paris und stellt bei einem Vortrag die Frage, auch nur mal so am Rande, wo ist eigentlich Michel Foucault auf der Straße? Hier kann man sagen, ja gut, Marcuse hält ja auch gerade einen Vortrag, ist auch nicht auf der Straße. Aber gleichwohl deutet das natürlich an, also auch da kriegt man schon so mit, es ist nicht so, dass das zwei Stränge sind, die voneinander nichts wussten, die sich da entwickelt haben an Theorien, sondern es findet schon eine Rezeption statt. Und auch, wenn auch nicht formuliert, ausformuliert, offenbar eine Diskussion. Und man setzt sich auseinander. Ab 1972 stirbt Marcuses Frau Inge, die zweite Frau von ihm, und das kann ich auch sozusagen auf der Familienseite kurz ergänzen. 1976 heiratet er nochmal Erika Sherova, die wesentlich jünger ist. 1938 ist sie geboren, die stirbt 1988, nur als Fußnote. Ich glaube, mit der Person sollte man sich auch mal näher beschäftigen. Die hat ein Konzept, ein antirassistisches Konzept entwickelt, was sie bezeichnet als De-Learning Racism. Ja, also wo sie davon ausgeht, es geht nicht einfach darum, irgendwelche Parolen zu haben, warum man nicht rassistisch sein soll oder worin Rassismus besteht, sondern das Problem besteht darin, dass sowas wie Rassismus eine Struktur ist, die man sozusagen nach bestimmten Prinzipien wieder verlernen muss. Ja, und das nur als Notiz am Rande. Es gibt diese kleine Schrift noch, die 1972 erscheint. Konterrevolution und Revolte, wo ein Abschnitt über Kulturrevolution drin ist von Marcuse. Und dann gibt es nach vielen, vielen Jahren das einzige Buch wieder auf deutscher Sprache geschrieben, ein kleiner Essay, Die Permanenz der Kunst 1977, was also auf Amerikanisch heißt es dann The Aesthetic Dimension, eine Auseinandersetzung ist, nicht nur mit der Kunst, sondern auch der ästhetischen Theorie seines Freundes Adorno. Die waren nicht immer so eng befreundet. Adorno nannte mal Marcuse einen durchs Judentum verhinderten Faschisten. Aber das weiß man dann auch nur durch die Briefe und dann kann man sich entsprechend dran hochziehen. Gleichzeitig kann man, glaube ich, schon davon ausgehen, die beiden wollten ungefähr so dasselbe und das ist dann auch erstmal in Ordnung. Eine wichtige Schrift, die dann noch erschienen ist, 1969, im Einfluss der Pariser Mai-Ereignisse geschrieben, ist sozusagen die Ergänzung zum eindimensionalen Menschen, nämlich Essay on Liberation, Versuch über die Befreiung heißt es auf Deutsch, von Marcuse unter anderem auch skizziert, wie denn diese große Weigerung, von der er spricht, aussehen könnte. Etwas Kurzes zu diesem Begriff technologische Rationalität aus dem Text von 1941, der auch den etwas sperrigen Titel hat, Einige gesellschaftliche Folgen moderner Technologie. Ist ja dann auch beliebt geworden, in der Nachkriegszeit Technikkritik zu schreiben. Und Marcuse differenziert hier aber, also er redet nicht über Technik im Sinne von Autos und Kühlschränken, sondern er redet über ein bestimmtes eben technologisches Prinzip, was allgemein in die gesellschaftliche Struktur Eingang findet. Und hier entdecken wir Motive wieder, die ich eben auch schon aus diesem Text über den NS vorgelesen habe. Ein Motiv ist selbstredend für die US-amerikanische Gesellschaft sehr wichtig, der zunehmende Individualismus beziehungsweise die Tatsache, dass es dem Kapitalismus jetzt, in Amerika ist New Deal, was nicht immer gelingt, aber zumindest so gelingt, dass ein immer größerer Bevölkerungsanteil auch etwas hat von den Segnungen der Konsumgesellschaft, auch schon in den 40er Jahren. Also der Individualismus, der in Amerika sich wesentlich eher durchsetzt, als es dann in Europa der Fall ist. Und darüber schreibt Marcuse, das Prinzip des Individualismus, der Verfolgung des Eigennutzes, basierte auf der Voraussetzung, dass Eigennutz selbst rational sei. Das heißt, dem autonomen Denken entspringe und ständig von diesem angeleitet und kontrolliert werde. Der rationale Eigennutz fiel mit dem unmittelbar vorfindlichen Eigennutz des Individuums nicht zusammen, denn letzterer hing ab von Normen und Erfordernissen der herrschenden Gesellschaftsform, die nicht durch autonomes Denken und Bewusstsein eingesetzt war, sondern durch äußere Mächte. Daraus folgt ein Prinzip, das nennt er das Prinzip der individualistischen Rationalität. Zur Verwirklichung dieser Rationalität bedurfte es einer angemessenen gesellschaftlichen und ökonomischen Struktur, einer Struktur, die gerade bei Individuen Anklang finden musste, deren gesellschaftliche Verwirklichung in hohem Maße wenigstens auf Arbeit beruhte. Man hielt die liberalistische Gesellschaft für den angemessenen Rahmen der individualistischen Rationalität. In der Sphäre der freien Konkurrenz waren die handgreiflichen Leistungen des Individuums, das seine Produkte und Tätigkeiten als Teil des gesamtgesellschaftlichen Bedarfs realisierte, Kennzeichen seiner Individualität. Und genau das wird in einer paradoxen Fortsetzung aufgelöst in die technologische Rationalität, ja, also indem sozusagen der Nachverfolg der individuellen Interessen sich immer tiefer einbindet in den Zwang, arbeiten zu müssen, in den Leistungszwang. Und das Ziel, sich, wie das so in der bürgerlichen Ideologie eben heißt, sich als Individuum selbst zu verwirklichen, den letztendlich ökonomischen Interessen und Leistungsmotiven untergeordnet wird. Darf ich eigentlich weiterreden? Ja, ne? Wir haben ja auch später angefangen. Da höre ich auch später auf. Herbert Marcuse ist kritischer Theoretiker und er bietet Leserinnen und Lesern auch gleich eine schöne Definition dazu im eindimensionalen Menschen, was das heißt, kritische Theorie. Ich lese das in nicht der Reihenfolge vor, wie Marcuse das geschrieben hat. Der eindimensionale Mensch wird durchweg zwischen zwei einander widersprechenden Hypothesen schwanken. Erstens, dass die fortgeschrittene Industriegesellschaft imstande ist, eine qualitative Änderung für die absehbare Zukunft zu unterbinden. Zweitens, dass Kräfte und Tendenzen vorhanden sind, dass diese Eindämmung durchbrechen und die Gesellschaft sprengen können. Beide Tendenzen bestehen nebeneinander und sogar die eine in der anderen. Also das ist, auch da ist es eigentlich notwendig, nochmal was Generelles zu sagen für die Zeit. Das ist jetzt nicht einfach ein Widerspruch, dass Marcuse dieses Buch schreibt und dann unter den Titel eindimensional stellt, dass er gleichzeitig sagt, irgendwie kann es so sein oder auch anders sein, sondern genau in diesem Widerspruch besteht in letzter Instanz die ausweglose Situation. Also weil das eben nicht so eine Empfehlung ist, wir haben eine Entwicklung, die hat hier und da ihre negativen Seiten und jetzt muss man einfach mal gucken, wie man das so ein bisschen reformistisch oder sonst wie sozialstaatlich, wie auch immer, repariert. Ja? Solche Publikationen gibt es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und auch schon in den 50er und 60er Jahren en masse, auch in Amerika gerade, in unterschiedlichster Art, auch mit höchsten Auflagen, also in unterschiedlicher Weise durchzieht das alle möglichen Bereiche, links wie rechts, und sowas kommt ja immer mal wieder. Ja, also das heißt, an sich mit der Gesellschaftsdiagnose, wir leben in einer Zeit, wo irgendwas nicht stimmt. Das ist noch nicht das Brisante, was Marcuse da liefert, sondern dass er sehr auf der Hand liegende alltägliche Phänomene nimmt und die in ein philosophisches System so einbaut, dass er sagt, hier ist strukturell etwas falsch und es ist eine geschichtliche Entwicklung, die, wenn es so weitergeht, wie es bisher gegangen ist, einfach an ihr Ende kommt, nämlich in eine Katastrophe führt. Und diese Katastrophe ist aber keine Metapher für irgendwas. Also für irgendwas, dann wird es besonders schlimm oder das will man sich gar nicht ausmalen oder jetzt gucken wir uns in der Bibel die Apokalypse an oder so, sondern ist tatsächlich, und deswegen ist das auch nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das Buch der eindimensionale Mensch heißt und nicht, wovon das Buch ja eigentlich handelt, eindimensionale Gesellschaft, so heißen Abschnitte da drin. Es ist letztendlich ein Buch, was, philosophisch ausgedrückt, eine Subjekttheorie liefert. Ja? Das heißt, was Marcuse hier macht, und dafür sind diese Hypothesen, die ich eben vorgelesen habe, wichtig, ist, er stellt eigentlich die sehr marxistische Frage, die in der Marx'schen Theorie immer virulent war, nämlich, wer oder was ist das historische Subjekt? Das heißt, welche Menschen sind in der Lage, nicht nur zu erkennen, dass es für den Menschen bestimmt ist, dass er seine Geschichte selber macht, und auch zu erkennen, dass diese Möglichkeit, die Geschichte aus freien Stücken zu machen, gerade nicht vorhanden sind, sondern welche Menschen, also Subjekte, gesellschaftliche Gruppen, Klassen, sind auch faktisch, praktisch, ja, Marx sagt in dem Punkt immer revolutionär und kritisch praktisch, ja, das ist in der ersten Feuerbach-These, sind, gehören diese beiden Begriffe zusammen. Also welche Menschen sind tatsächlich revolutionäre Subjekte in dem Sinne, dass sie auch Geschichte machen. Also das, und was heißt in dem Punkt Geschichte machen, das muss man gar nicht so hochhängen, so dann wird irgendwie das, keine Ahnung, Postamt besetzt und die rote Fahne irgendwo rausgehängt. Nein. Also welche Menschen sind in der Lage, eigentlich das alte Ziel der Vernunft zu verwirklichen, nämlich Freiheit in dem Sinne, ne, wir erinnern, Oskar Negt zitiert oder erwähnt Marcuse, Freiheit fängt mit Befreiung an, letztendlich, und das ist natürlich eine Paradoxie, die aber für die kritische Theorie notwendig ist, welche Menschen sind in der Lage, eigentlich sowas wie Menschheit überhaupt erst zu verwirklichen, also Bedingungen zu schaffen, in denen der Mensch so Mensch sein kann, dass er dieses Wort auch als Name tragen kann und verdient. Und das ist, das klingt natürlich jetzt so ein bisschen arg anthropologisch, klingt vor allen Dingen für so hartgesottene Marxisten, die dann noch parteiorientiert waren und sonst wie orientiert waren in den 60er Jahren so, dass da jemand sagt, Moment mal, die Frage haben wir ja geklärt. Das ist nämlich die Arbeiterklasse. Ja, und das ist der entscheidende Punkt für Marcuse, also heute ist man ohnehin da in der Weise ein bisschen schlauer, dass Marcuse eben sagt, ja, für sich kann es sein, also sozusagen in der Logik der Marxischen Kritik der politischen Ökonomie und der Analyse des Kapitalverhältnisses, der Produktionsverhältnisse, für sich bleibt die Arbeiterklasse revolutionäres Subjekt, aber, und das macht die Situation eigentlich schlimmer, das ist nicht ein Denkfehler von Marcuse, Entschuldigung, an sich bleibt sie das, aber für sich ist sie es nicht. Weil, und das muss man eben zur Kenntnis nehmen, dieses revolutionäre Subjekt nicht einfach reaktiviert wird durch irgendwelche Parteiprogramme oder ohnehin ersetzt ist durch die Avantgarde-Partei oder sonst irgendwas, weil mittlerweile gesellschaftliche Strukturen da sind, die den Menschen, das heißt, das Buch heißt ja auch nicht der eindimensionale Arbeiter oder eindimensionale Prolet, die den Menschen auf einer ganz anderen Ebene in die Gesellschaft integrieren, ja. Also das kann man sagen, ist sozusagen das zweite große Thema. Erste Thema ist eine Subjekttheorie, der eindimensionale Mensch. Zweites Thema, wie werden diese Subjekte integriert? Was ist der Mechanismus der Integration? Es ist bei vielen kritischen Theoretikern, auch bei Adorno gibt es in den 60er Jahren als sehr zentralen Begriff Integration, Desintegration, hängt zusammen mit Funktion, Dysfunktion und so weiter in der Gesellschaftstheorie, auch bei Marcuse sehr stark. Also wie werden Menschen bei der Stange gehalten, beziehungsweise was bringt sie dazu, freiwillig an Verhältnissen uns, kann man ja immer sagen. Ja? Also muss man sich ja gar nicht ausnehmen. Es geht ja nicht um die da draußen, sondern letztendlich eben um Strukturen, die so weit auch integriert sind, dass sie uns alle betreffen, beziehungsweise uns prägen, uns konstituieren als Subjekte. Also dass eben Strukturen aufrechterhalten werden, die eigentlich dem Leben nicht sonderlich zuträglich sind. Eine These, die Marcuse schon in diesem Aufsatz von 1941 folgendermaßen formuliert, auch in der Marxischen Theorie nicht unbekannte Formel, die gesellschaftlichen Widersprüche verlaufen hinter dem Rücken der Menschen. Ja? Und Marcuse sagt jetzt, nee, das ist jetzt ein neuer Schritt, was jetzt da ist. Die Widersprüche sind nicht mehr hinter den Menschen und wir müssen uns sozusagen einfach nur umdrehen und dann sehen wir, wie der Laden läuft, sondern die Widersprüche laufen durch uns hindurch. Es ist nicht so, dass sozusagen gesellschaftliches Geschehen eine abstrakte Funktion ist, der man irgendwie so anteilnahmslos beiwohnt und dann so kantmäßig Aufklärung, Ausgang, also Menschen aus Selbstverschulden und Unmündigkeit, dann guckt man irgendwie, wie läuft der Laden und dann weiß man es. Nein, das Problem ist, dass eben einmal mehr, selbst das, wo man unumwunden sagen würde, aber es macht doch Spaß, ich bin doch jetzt glücklich, das ist doch schön hier mein Urlaub in wo auch immer, Mallorca, Dänemark oder hier im Golem, ne, einzig freie Tag heute Abend und dann ist man hier, ist doch super, erfahre ich mal was über Marcuse. Nein, das Problem ist, dass die Logik ist in sich fatal. Und das meint eben sozusagen das zweite Moment technologische Rationalität, was diese Rationalität betrifft. Ja, also der, wie Marcuse sagt, das Perfide ist der irrationale Charakter der Rationalität. Also dass man auch nicht mehr ohne weiteres sagen kann, hier, wir sind doch Philosophen und nach Vernunftprinzipien kann man doch angeben, wie zu handeln sei und so weiter. Und das funktioniert nicht. Also das verdeutlicht auch nochmal, zumindest ob das jetzt als politische Formel gerechtfertigt ist oder nicht, die Brisanz dieser Forderung der großen Weigerung. Ja, also dass Marcuse eben nicht sagen kann, okay, zum Beispiel, es geht darum, dass jetzt die Arbeiter oder wer auch immer die Produktionsverhältnisse in die Hand nehmen und die Gesellschaft revolutionieren und so weiter. Ne? Also kann man machen, ist sicherlich einer der entscheidenden Punkte, um, was weiß ich, also auch gröbste Ungerechtigkeiten und Elend abzuschaffen und alles Mögliche, was dazugehört, Lohnerhöhung, Arbeitszeitverkürzung und so weiter, völlig notwendige Maßnahmen. Aber es ist eben keine Änderung an der Struktur. Und es bleibt Marcuses Versuch, auch dafür sind die beiden Hypothesen, die ich vorgelesen habe, da, überhaupt mal zu verstehen, worin besteht denn diese Struktur? Eigentlich ein ähnliches Projekt wie das, was in der Dialektik der Aufklärung in viel größeren von Adorno und Horkheimer, in viel breiterer geschichtlicher Dimension, die gehen ja zurück bis zu den homerischen Epen und indischen Veden und so weiter, also abgesteckt wird. Ne? Aber Marcuse bleibt sozusagen, ohne Abkürzung zu machen, in der jüngsten amerikanischen Geschichte und guckt sich an, wie in diesem Land, wo unbenommen, ja, genau das, wo man sagen würde, das sind doch erstmal auch naheliegende Ziele, Demokratisierung und natürlich gibt es da auch noch einen staatlichen Rassismus, der aber abgeschafft werden kann und wenn auch mit blutigen Auseinandersetzungen, aber auf gerade einer administrativen Ebene gelingt es dann doch und heute wissen wir ja die Resultate, dass es sogar einen Nicht-Weißen gibt, der Präsident ist und so weiter, aber es ändert an der Sache nichts, ja, und das ist das Entscheidende, dem Marcuse sehr einfache Werturteile entgegenhält. Da schreibt er, das Urteil, also das nennt er kritische Theorie der Gesellschaft, die ausgeht von zwei Werturteilen. Sehr simpel, ja. Erstens das Urteil, dass das menschliche Leben lebenswert ist oder vielmehr lebenswert gemacht werden kann oder sollte. Dieses Urteil liegt aller geistigen Anstrengung zugrunde. Es ist das a priori, also das vor der Erfahrung liegende der Gesellschaftstheorie und seine Ablehnung, die durchaus logisch ist, lehnt die Theorie selbst ab. Zweitens das Urteil, dass in einer gegebenen Gesellschaft spezifische Möglichkeiten zur Verbesserung des menschlichen Lebens bestehen, sowie spezifische Mittel und Wege, diese Möglichkeiten zu verwirklichen. Die kritische Analyse hat die objektive Gültigkeit dieser Urteile zu beweisen und der Beweis muss auf empirischem Boden geführt werden. Also auch hier ist es so, das ist sozusagen kein, auch wenn Marcuse das mitunter so ein bisschen nahelegt. Es ist keine messianische Theorie in dem Sinne. Ja, es ist nicht so, dass er sagt hier, die große Weigerung ist jetzt so im buchstäblichen Sinne die Ankunft des Messias oder sowas. Also es gibt diese Schlussformulierung, die das so ein bisschen nahelegt, wenn ich dem vorgreifen darf an dieser Stelle, wo er schreibt, also er kommt so aus der großen Weigerung und so weiter und nimmt nochmal den Gedanken der kritischen Theorie auf. Die kritische Theorie der Gesellschaft besitzt keine Begriffe, die die Kluft zwischen dem Gegenwärtigen und seiner Zukunft überbrücken könnten. Also heißt einfach, sie ist nicht positiv, sondern indem sie nichts verspricht und keinen Erfolg zeigt, bleibt sie negativ. Damit will sie jenen die Treue halten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben und hingeben, auch nochmal ein entscheidender Punkt, also das heißt, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung hingegeben haben, ist für Marcuse, für viele Menschen einfach eine Notwendigkeit. Ja, also es ist nicht so, dass man sagt, oh, heute mache ich mal große Weigerung und pack meine Sachen und stelle den Strom ab und so und gehe raus, sondern nein, es ist auch das gehört mit zur perfiden Logik, dass mittlerweile ja Milliarden Menschen gewissermaßen in ihren unmittelbaren Lebensumständen gezwungen sind, sich zu verweigern, also einfach deshalb, weil sie in den Zustand der Verweigerung gedrängt werden, aber gleichzeitig, und das ist jetzt der entscheidende Schlusssatz, den ich vorlese, darin ohne Hoffnung sind. Also sie sind auch in dem Sinne nicht das Subjekt. Ja, also man kann, es ist nicht so, dass Marcuse sagt hier, Diejenigen, gibt es ja auch viel so Verelendung, und wenn es denen jetzt so ganz besonders dreckig geht, dann das hat er dann auch gerade so in den 80er Jahren so eine ganze Reihe auch von der Linken aus und so einen Armutstourismus mit sich gebracht, dass man mal so wissen will, wie man so lebt, wenn man nichts hat, um zu leben, um dann wieder zurückzufahren und weiter zu studieren. Das braucht man bei Marcuse nicht, das hat er jetzt geschrieben. Nämlich zitiert er Walter Benjamin: Zu Beginn der faschistischen Ära schrieb Walter Benjamin, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Und der Satz, auch nur so anekdotische Vervollständigung, ist, glaube ich, ist der einzige Satz, der in der amerikanischen Originalausgabe sowohl auf Deutsch wie auch auf Englisch dasteht, was nochmal unterstreicht, welche Wichtigkeit der für Marcuse hat. Das weiß man ja, dass Benjamin sich auf der Flucht vor den Nazis das Leben genommen hat im katalanischen Portbou. Und vor der faschistischen Ära heißt in dem Fall, zu Beginn der faschistischen Ära, auch interessant, ist 1924 gewesen, als Benjamin den Satz geschrieben hat. Also klar, die Nazis waren da schon auf der Straße, aber eigentlich in Goethes Wahlverwandtschaften, also in einem Buch, was jetzt nicht so ein politisches Buch ist. Ja, und da findet Marcuse, ne, der schreibt über einen deutschen Künstlerroman seine Doktorarbeit und ist Literaturwissenschaftler, und der liest dann auch seinen Benjamin. Und dann findet er diesen Satz: Nur um der hoffnungslosen Willen ist uns die Hoffnung gegeben. Heißt ja eben nicht, die Hoffnungslosen sind das revolutionäre Subjekt, sondern... Und jetzt kann man Marcuse vorhalten, was ihm auch vorgehalten wurde, das ist Marcuses Individualismus. Wir sind selbst die revolutionären Subjekte. Und die Frage ist, worauf stützen wir unsere Hoffnung? Und das ist die entscheidende Figur, mit der Marcuse seinen eindimensionalen Menschen beendet. Ich wollte aber noch nicht enden. Darf ich noch weiterreden? Wenn ich kein Nein höre... Oder Menschen nicht anfangen, mich mit irgendwas zu bewerfen oder so, ich will noch zwei Aspekte erwähnen. Das eine hatte ich gesagt, um es nochmal zu wiederholen, der eindimensionale Mensch ist eine Subjekttheorie. Subjekttheorie heißt zu fragen, was oder wer ist oder sind die geschichtlichen Subjekte. Und Geschichte in dem Fall heißt Revolution. Also es ist nicht so ein Revolutionsbegriff, den man da jetzt vielleicht stark machen könnte. Revolution ist nicht so, heute treffen wir uns und jeder bringt Pflastersteine mit oder Sturmhaube oder sowas oder Maschinengewehre oder was man so zu Hause hat, sondern letztendlich Geschichte zu machen ist selber ein revolutionärer Prozess. Also Marcuse hat es, ich habe es vorhin gesagt, es gibt diese Schrift Essay on Liberation, Versuche über die Befreiung von 69, wo er natürlich mit Blick auf die außerparlamentarische Oppositionsbewegung, vor allen Dingen eben auch Studierende in den USA dann hauptsächlich, also durchaus auch so ein Mittelklasse-Milieu, sagt, hier keimt etwas Neues auf. Im Sinne so einer revolutionären Potenz. Nämlich, mag man jetzt auch im Nachhinein für Revolutionskitsch halten, aber für die damalige Situation, glaube ich, eine kluge Beobachtung, auch wenn sie jetzt so ein bisschen banal daherkommt. Es gibt eine Ablehnung des Leistungsprinzips, nicht nur im Hinblick auf die Arbeit, sondern auch im Hinblick auf den Konsum. Ohne aber damit sich sozusagen den Möglichkeiten, also der lustvollen Kultur, der Kunst oder was auch immer, zu versperren, sondern ganz im Gegenteil, was ja dann auch entsprechend aufgegriffen wurde, theoretisch sowas zu initiieren wie eine Gegenkultur. Also die offensiv sagt, es ist nicht einfach so, dass wir nicht mehr mitmachen, sondern wir haben was Besseres anzubieten. Und diese Perspektive auf was Besseres war zumindest für die damaligen Verhältnisse neu. Ja, also nicht einfach zu sagen, hier, wir steigen auf und niemand soll auch sehen, was wir so machen und haben hier unsere kleine Kommune, sondern nein, es gibt auch offensive Bilder, die zeigen eine andere Welt. Und das war für Marcuse Anlass, zwei Theoreme einzuführen, die so ein bisschen heikel sind. Vor allem das eine Theorem, wo er sagt, es gibt eine biologische Grundlage des Sozialismus. Heikel natürlich, weil man dann so denkt, okay, ist doch nicht alles schlimm, irgendwo haben wir unser kommunistisches Gen oder so, das muss nur aktiviert werden. Das meint er natürlich nicht, also er meint nicht so, das ist der Menschheit in die Wiege gelegt, dass sie irgendwann mal alle nett beieinander in einer freien Assoziation leben, sondern was er meint ist, eigentlich genau das Umgekehrte, sozusagen auch schon im Hinblick auf eine Möglichkeit der Transformation der menschlichen Natur, dass genau zum Beispiel diese beiden Punkte, die ich eben vorgelesen habe, also das eine Werturteil ist, ein besseres Leben ist dem Schlechteren vorzuziehen, beziehungsweise überhaupt zu leben ist besser als nicht zu leben, dass das, wenn man so will, ist es eine Gegenintegration, ja, also dass das in das menschliche Verhalten integriert werden kann. Und das hat er beobachtet in den Protestbewegungen, nicht in allen, aber so in manchen, die sozusagen Ziele haben, über die man sich nicht permanent theoretisch verständigen muss, sondern die eine Praxis entwickeln, die automatisch dann dazu führt, dass zumindest Potenziale, also Möglichkeiten der Befreiung sich ergeben. Und das hat er mit einem zweiten Begriff bezeichnet in dieser Schrift Versuche über die Befreiung. Das nennt er neue Sensibilität. Ja, das ist so ein changierender Begriff, der einerseits vielleicht gesehen werden kann als, ja, wir müssen uns vorstellen, es geht so langsam das los, was denn so das Medienzeitalter genannt wird. Nicht? Amerika ist schon gut versorgt mit Fernsehen, Farbfernsehen ist auch schon da, Radio ohnehin und Schallplatte ist fest etabliert. Ja? Also neue Sensibilität, dass sozusagen eine Sinnlichkeit entwickelt wird, die anders orientiert ist als auf die Bilder, die vorgegeben sind von der Gesellschaft, wie sie da ist, also die neue Bilder entwirft. Ne? Also jetzt weiß man auch im Nachhinein doch nicht so, dass man sagen kann, das war's. Aber gleichzeitig für die 60er Jahre, meine ich, ist es eine Perspektive, die relativ neu ist und vor allen Dingen anders ist als zum Beispiel der gängige Kulturpessimismus. Ja, also es ist keine Ablehnung bei Marcuse, auch wenn er sehr dann doch technikkritisch ist in vielen Dingen, keine Ablehnung von Fernsehen oder sonst irgendwas oder Autos oder irgendwas. Und die zweite Konnotation in diesem Begriff neue Sensibilität hat selbstverständlich was Ästhetisches. Also Marcuse hält daran fest, dass es sowas wie eine Idee ästhetischer Produktivität gibt, die selber schwankt zwischen der normalen Fantasietätigkeit des Menschen und in dem, was man schlichtweg so Kunst machen nennt. Ja, also ob das nun dazu führt, dass Leute sagen, finde ich gut, kaufe ich, hänge ich ins Museum, oder man einfach denkt, ja, das kann ich auch. Das ist völlig egal, sondern es geht. Und das ist dann der dritte Begriff, den ich jetzt einführe für den eindimensionalen Menschen. Es geht um Praxis. Ja? Also nochmal, erste Subjekttheorie, das zweite ist eine Theorie gesellschaftlicher Integration und der eindimensionale Mensch. Und das dritte ist insgesamt eingebettet in das, was man dann so genannt hat, Praxisphilosophie. Also das heißt, ernst nimmt das, was Marx in den sogenannten Feuerbach-Thesen formuliert, einen historischen Materialismus, dem es nicht einfach darum geht, eine theoretische Sicht der Dinge darzustellen, sondern diese Theorie selber als im Wesentlichen eine praktische und das heißt dann eben im emphatischen Sinne auch bereits weltgestaltende, weltkonstituierende und konstruierende Tätigkeit zu nehmen. Das ist ja gerade bei Marx in den Feuerbach-Thesen, die erste Feuerbach-These, dann sozusagen schon sehr Marcuse-mäßig angelegt, wo Marx Feuerbach gerade dafür kritisiert, dass er nicht subjektiv genug ist. Ja? also was man ja gar nicht von Marx denken soll, aber das ist tatsächlich so, dass Marx in dieser ersten Feuerbach-These, und dann setzt sich das in anderen durch, stark macht. Es geht darum, dass wir eben nicht das, was denn daraus geworden ist, so in der Sowjetunion, im Bürokratismus, also man einen Zettelkasten hat, nachdem man irgendwie so seine Parteiarbeit macht, sondern dass genau das, was den Materialismus kennzeichnet, eine sehr subjektive Angelegenheit ist, die den, wie man so heute im Unternehmerdeutsch sagt, vollen Einsatz verlangt von allen Beteiligten. Und das heißt für Marcuse auch wieder widersprüchlich, große Weigerung bleibt negativ, haben wir eben schon gehört. Ja, also wie macht man das? Also wie sieht sozusagen eine negative Praxis aus, wenn sie nicht gleichzeitig heißt, dass man rumläuft und alles kaputt schlägt, was man auch machen kann, ja, was unter Umständen auch sinnvoll ist. Ein weiteres Problem, mit dem Marcuse zu tun hat, ist Toleranz. Repressive Toleranz ist so ein Schlagwort, auch dazu gibt es einen Text von ihm. Und er schreibt im eindimensionalen Menschen, das habe ich nicht so ernst gemeint mit dem Kaputtschlagen. Unter der Überschrift die Katastrophe der Befreiung. Die Toleranz des positiven Denkens ist aufgezwungen, nicht von irgendeiner terroristischen Agentur, sondern von der überwältigenden anonymen Macht und Wirksamkeit der technologischen Gesellschaft. Als solche durchdringt sie das allgemeine Bewusstsein und das des Kritikers. Die Aufsaugung des Negativen durchs Positive wird bestätigt in der tagtäglichen Erfahrung, die den Unterschied zwischen rationaler Erscheinung und irrationaler Wirklichkeit verschwimmen lässt. Im Folgenden einige banale Beispiele für diese Harmonisierung. Und da kommen jetzt zwei Beispiele, die tatsächlich sehr banal sind, aber die so ein bisschen zeigen, wie, ne, also ich habe vom Subjektiven geredet, wie Marcuse sich selber da subjektiv einbringt. Ja, also nämlich folgenderweise. Erstens, ich fahre in einem neuen Auto. Auch da Anekdote, Marcuse selber hatte keinen Führerschein. Also wir müssen korrekt sagen, Marcuse lässt sich in einem neuen Auto fahren. Ich erlebe seine Schönheit, seinen Glanz, seine Stärke und Bequemlichkeit, aber dann wird mir bewusst, dass es sich in relativ kurzer Zeit abnutzen und reparaturbedürftig sein wird. Dass seine Schönheit und Oberfläche billig sind, seine Kraft unnötig, seine Größe idiotisch und dass ich keinen Parkplatz finden werde. Es kommt mir in den Sinn, dass mein Wagen das Produkt einer der drei großen Automobilkonzerne ist. Diese bestimmen über das Aussehen meines Wagens und bringen seine Schönheit wie seine Billigkeit hervor, seine Kraft wie seine Unzuverlässigkeit, sein Funktionieren wie sein Verhalten. Ich fühle mich gewissermaßen betrogen. Ich glaube, dass der Wagen nicht ist, was er sein könnte, dass sich bessere Wagen für weniger Geld herstellen ließen. Aber der andere muss halt auch leben. Die Löhne und Steuern sind zu hoch, Umsatz ist notwendig, es geht uns viel besser als früher, die Spannung zwischen Erscheinung und Wirklichkeit zergeht und beide verschmelzen zu einem recht angenehmen Gefühl. Kann man jetzt als Auto, statt Auto kann man Smartphone einsetzen oder irgendwas, das passt dann, glaube ich, auch. Zweitens, ich gehe auf dem Land spazieren. Alles ist, wie es sein sollte. Die Natur zeigt sich von ihrer besten Seite. Vögel, Sonne, weiches Gras, ein Blick durch die Bäume auf die Berge, niemand zu sehen, kein Radio, kein Benzingeruch. Dann biegt der Pfad ab und endet auf der Autobahn. Ich bin wieder unter Reklameschildern, Tankstellen, Motels und Gaststätten. Ich war im Nationalpark und weiß jetzt, dass das Erlebte nicht die Wirklichkeit war. Es war ein Schutzgebiet, etwas, das gehegt wird wie eine aussterbende Art. Wenn die Regierung nicht wäre, hätten die Reklameschilder, die Verkaufsstände für heiße Würstchen und die Motels längst in dieses Stück Natur ihren Einzug gehalten. Ich bin der Regierung dankbar. Wir haben es viel besser als früher. Also noch ein drittes Beispiel. Die Untergrundbahn während der Hauptverkehrszeit. Was ich von den Menschen sehe, sind müde Gesichter und Glieder, Hass und Ärger. Ich habe das Gefühl, in jedem Augenblick könnte jemand ein Messer hervorziehen. Nur so. Sie lesen oder sind vielmehr vertieft in ihre Zeitung, ihr Magazin oder ihren Paperback. Und doch können ein paar Stunden später dieselben Leute, von Gerüchen befreit, gewaschen, festlich oder bequem gekleidet, glücklich und zärtlich sein, wirklich lächeln und vergessen oder sich erinnern. Aber die meisten von ihnen werden wahrscheinlich zu Hause ein schreckliches Beisammensein erleben oder schrecklich einsam sein. Und darüber reflektiert er dann weiter. Die drei Beispiele lasse ich so stehen. Jetzt gibt es so ein ganz abruptes Ende, was ich mit einem weiteren Autor kurz ansprechen will. Was gerade in dem dritten Beispiel so ein bisschen anklang, war etwas, was auch in der Gesellschaftstheorie allgemein in den 50er, 60er Jahren so langsam zum Begriff wird, der auch ein bisschen populärwissenschaftlich verbraten wird, auch von Marcuse aufgegriffen wird, auch er schreibt darüber, nämlich Stichwort Aggression. Und dazu ist nicht ganz unentscheidend, dass auch nochmal zurück, Marcuse, Triebstruktur und Gesellschaft, psychologischer Beitrag zu Sigmund Freud, das ist, was die Sozialpsychologie angeht, ja nicht nur die Psychoanalyse gibt, die sich mit dem Seelenleben und über das Seelenleben gesteuerte menschliche Verhalten beschäftigt, sondern eben auch die Verhaltenspsychologie, die Behaviorismus und so weiter, auch langsam Raum greifen und vor allen Dingen viel stärker werden in den 50er Jahren und 60er Jahren auch und heute auch weitgehend, was Therapieformen angeht und so weiter, auch medizinisch, klinisch, viel beliebter und anerkannter sind als Psychoanalyse. Eine Person, die versucht hat, die beiden zu verbinden, war Friedrich Hacker. Und ich wohne in Altona und da gibt es so eine Tauschkiste und da habe ich dieses Buch mitgetauscht von Friedrich Hacker. Aggression, die Brutalisierung der modernen Welt. Und das ist natürlich jetzt auch erstmal so ein populärwissenschaftliches daherkommendes Elaborat, ne? Mit zerknitterter Zeitung und zerstörter Spielzeugpuppe drauf, hat man alles schon mal so bildmäßig drin, wie es sein soll. Aber dann fand ich da drin zum einen ein Interview mit Herbert Marcuse, was die Sache jetzt an sich schon nicht besser macht. Dann denkt man, wegen Sie Marcuse drin. Aber nochmal beleuchtet, mit welcher Dringlichkeit seinerzeit solche Themen diskutiert wurden. Etwas irritiert hatte mich, dass Konrad Lorenz das Vorwort geschrieben hat. Ne, das ist der mit der Entenvater. Und ja, das ist natürlich so der wesentliche Punkt. Ne? Also Verhaltensbiologie bis hin zu Verhaltenspsychologie bis zum Biologismus dann getrieben. Aber, also was vielleicht dann doch nicht so abgeschnitten ist zum eindimensionalen Menschen, der Bogen, der da dann eben zum eindimensionalen Menschen drin ist, ist der folgende. Friedrich Hacker ist dann in Amerika, also auch emigriert aus, ich glaube, er ist Österreicher eigentlich, in die USA und hat da sehr viel Arbeit geleistet in dem Versuch, nämlich Psychoanalyse und Verhaltenspsychologie zu verbinden und die Hacker Foundation gegründet, also eine Forschungsgemeinschaft, die wiederum die Forschungsgemeinschaft ist, über die Anfang der 50er Jahre unter anderem Adorno die Studien zum autoritären Charakter gemacht hat, ja. Also das Studien zum autoritären Charakter, die Untersuchungen, die zum Beispiel die Frage klären, wie entsteht Antisemitismus als Bewusstseinseinstellung, also oder wie orientieren sich Menschen, wenn, ne, also es wird nicht einfach gefragt, haben Sie was gegen Juden, ja oder nein, sondern es gibt so empirische Forschung, die eher auch über abseitige Themen versuchen herauszukriegen. Das sind die beiden großen Begriffe, die da eingeführt werden. Wer ist ein konformer Charakter oder konformistischer Charakter und wer ist ein autoritärer Charakter? Und was da auch schon eine Rolle spielt, ist der Sache nach eben die Frage, wie Aggressionen entstehen, beziehungsweise wie gesellschaftlich mit Aggressionen umgegangen wird. Und das ist gleichzeitig etwas, was, wenn man so will, und das ist dann so mein abschließender Punkt, bei Marcuse in gewisser Weise das Gegenkonzept ist zu dem, was er subjekttheoretisch entwirft, bis hin zu dieser dann in der Formel Benjamin aufgehenden Idee der großen Weigerung, nur um der hoffnungslosen Willen ist uns Hoffnung gegeben. Das gleichzeitig, was diese Welt so unaushaltbar macht, ja, also gerade wo man sagen kann, naja, jetzt soll man sich mal nicht anstellen, dass, wir leben jetzt nicht mehr 1964, sondern 50 Jahre später und irgendwie, klar, es, viele Sachen sind blöd, aber es ist auch ganz viel jetzt toll geworden, ne? Mit allem Möglichen, auch gerade technologische Rationalität, was soll denn das? Also wir können uns doch jetzt hier Facebook-mäßig oder sonst wie alle vernetzen oder sind vernetzt. Ja, also das, was Marcuse beobachtet, ist auch jetzt keine sonderlich neue Erkenntnis. Auch dazu gibt es eine ganze Reihe von Büchern, die mittlerweile auf den Markt drängen. Depression, das neue Thema. Wir leben nicht mehr im nervösen Zeitalter, sondern im depressiven Zeitalter. Ja, es geht uns, also um nicht zu sagen den Menschen, nicht gerade besser. Ja, also wenn man durchschnittlich, auch diese Studien werden ja gemacht, Befragung macht, wo sind Menschen glücklich auf der Welt, es kommt perfiderweise immer daraus, wo man sofort sagen würde, ja, da möchte ich aber ums Verrecken nicht leben, weil das ist das Verrecken. Ja, aber wie kommt es, dass gerade da, wo angeblich Wohlstand und selbst auch politische Bedingungen so sind, dass man sagen kann, es unter gegebenen Bedingungen Höchstmaß an Freiheit verwirklicht, dass Menschen nicht gut geht. Und dafür wäre ebenso eine Theorie der Aggression oder beziehungsweise diese Formel von der Brutalisierung vielleicht auch eine Erklärung, die bemerkenswerterweise aber Marcuse ja nicht in der Form aufgreift. Ja, es ist, geht ihm eben nicht darum, und das wäre so die Schlussbemerkung, um nochmal nahezulegen, sich den eindimensionalen Menschen nach 50 Jahren auf Aktualisierung hin anzugucken, nicht darum, das sozusagen naheliegende zu beklagen, also hier ist Terror, hier ist Unrecht, da leben Menschen im Elend. Das ist, wenn man Interesse hat, die Welt zu verändern, so wie sie ist, klar. Also da braucht man, was ich vorhin schon meine, keine Theorie für, um zu sagen, Hunger gehört abgeschafft und so weiter in Richtung, ne, der marxische kategorische Imperativ, ja, alle Verhältnisse umzustürzen, in denen der Mensch erniedrigt ist, geknechtet ist und so weiter Wesen ist. Sondern einmal mehr, es geht genau um Strukturen, die zum Beispiel sowas wie Aggression, letztendlich auch Terror oder entwürdigende Zustände befördern, gleichzeitig sich aber entwickeln in jedem Jahr, in jeder Woche, in jeder Sekunde, so als wären sie Entwicklungen, die eigentlich die Menschheit weiter in einen Schritt weiter ins Reich der Glückseligkeit bringen. Und das ist das, dem Marcuse da eben fundamental widersprochen hat. Und jetzt höre ich auf. Es ist eine alte und bewährte Praxis in diesem Laden, keine Diskussion, keine Rückfragen, zumindest nicht so, dass, was die Erfahrung gezeigt hat, so interessant sowas ist, in den ersten 5, 10, 20 Minuten, zumindest nicht so, dass es dann zerredet wird und man dann irgendwann denkt, jetzt muss ich auch gleich schon wieder aufstehen oder so, oder irgendwie ist das ja auch alles jetzt blöd geworden. Also deswegen, das Angebot ist, falls jemand Bedarf hat, in irgendeiner Form mit mir in Kontakt zu treten, darf, außer hauen, ja, darf man das gleich machen. Und wir können meinetwegen auch, wenn es darüber hinaus Bedarf gibt, hier noch so einen Tisch arrangieren, wo ist das drin? Ja, ist genehmigt, dann wäre das Angebot. Aber das, ich sage das, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da eh jetzt nicht so einen Bedarf, aber das, ich sage das nur nicht, dass man denkt, oh, das ist ja blöd, da darf man nicht mal reden. Also die Erfahrung hat gezeigt, solche Debatten sind dann immer, wie das so früher geheißen hat, kontraproduktiv. Ich bedanke mich fürs Zuhören.